1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind etwa 10 Minuten, 9 Minuten ungefähr alleine unter uns hier bei 1 Live und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, es gibt kein Zurück mehr. Ich möchte gerne mit Leuten reden, ja, die eine endgültige Entscheidung getroffen haben, die man nicht mehr, aber definitiv nicht mehr rückgängig machen kann. Also die vielleicht ihr Vermögen verzockt oder verschenkt haben, die einen nahestehenden Menschen angezeigt haben, jemand, der sein Kind abgetrieben hat, oder vielleicht auch jemand, der sich aus einer Horror-Ehe nun wirklich endgültig verabschiedet hat und der sagt, es gibt kein Zurück mehr. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Markus und der ist 30 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Domian. Hallo Markus. Und zwar Folgendes. Es geht um meine Großmutter. Ja. Also wir haben, die kam am 11.03.2009 ins Krankenhaus. Die hat ein offenes Bein, also Gefäßverschluss. Mhm. Daraufhin hat sie halt als Medikation unheimlich viel Kochsalzlösung und Medikamente halt bekommen, um die Schmerzen zu lindern. Und durch diese Kochsalzlösung haben sich riesige Wasserödeme, also angelagert. Die ist 75 Jahre alt geworden. Auf jeden Fall hat sich das angelagert, der Kopf wurde ganz dick, alles. Mhm. Weil die Nieren halt diese Flüssigkeit, die riesigen Mengen nicht abbauen konnten. Das war das erste Problem. Ja. Dann kam sie auf Intensivstation, um halt zügig diese Flüssigkeit, weil auch schon in der Lunge was drin war, rauszubekommen. Mhm. Da haben die dann auch halt kontrolliert und die Vitalparameter halt überwacht und so. Viel Flüssigkeit wurde dann auch raus, ging dann auch raus. Ja. Auf jeden Fall haben sich dann wieder Ödeme angesammelt, weil sie wieder Kochsalz gegeben haben und dann haben die Ärzte geraten, wir sollten bei der Oma eine Nierenbiopsie machen lassen. Mhm. Und halt, das musste dann also ein bisschen Gewebeproben entnommen werden, um halt die Nieren richtig, wie soll ich sagen, begutachten zu können, ja, welche Medikamente helfen, so dass halt die Nieren wieder richtig arbeiten. Das war das Problem und die Oma selber wollte das nicht. Mhm. Und die Ärzte haben uns aber geraten, das machen zu lassen, weil sonst würde sie 14 Tage oder so später am Nierenversagen, weil die Nieren komplett dann zugemacht hätten. Ja, aber die Oma war ganz, klar und hat gesagt, ich möchte das nicht mehr machen lassen. Ihr war klar, wenn man das nicht macht, dass sie dann sterben würde. Eigentlich wollte sie das nicht und dann hatten wir sie auch so ein bisschen überredet, aber richtig wollte sie das nicht, weil sie hatte auch schon irgendwie immer den Opa, der ist schon 12 Jahre, der ist 1992 gestorben, der ist schon 10 Jahre vorausgegangen und irgendwie hat sie den auch immer, weiß ich nicht, hat sie davon geredet, dass sie den ab und zu schon so wahrnimmt und so irgendwie. Das sind wahrscheinlich schon so Vorzeichen. Also nochmal gefragt, ihr war ganz klar, wenn man das nicht machen würde, bedeutet das den baldigen Tod. Richtig, ja, das war ja wohl klar. Was ist dann geschehen? Ja, dann haben wir halt eine Woche später alle dann die Zustimmung gegeben, meine Tante und meine Mutter auf jeden Fall, die haben unterschrieben und ich habe denen das auch gesagt, ich bin Rettungssanitäter und ich weiß, was man eigentlich so machen kann und dass das sehr wichtig war. Ich habe auch mit einem befreundeten Arzt darüber gesprochen und die haben alle gesagt, lass das machen, weil nur so ist eine Medikationseinstellung möglich, weil man weiß ja nicht genau, warum die Nieren nicht richtig arbeiten. Da waren okay, wir Proteine halt vor diesem Filter. Okay, es ist dann gemacht worden. Es ist dann gemacht worden. Wie ging es dann weiter? Am 14.04. wurde das gemacht, morgens um 11 Uhr. Und sie kam dann zurück auf normalen Station. Und dann ist sie um 19.40 Uhr an einer innerlichen Blutung verstorben. Also die haben dann noch versucht, eine Dreiviertelstunde sie zu reanimieren. Ja, das ging dann nicht mehr, weil sie halt 4 Liter Blut im Bauchraum hatte. Mhm. Die haben sie intubiert, dann haben sie Supramin, alles gegeben und auf nichts mehr reagiert, aus einem einfachen Grunde. Also ist das letztendlich halt passiert, was sie wollte? Sie ist dann sehr früh gestorben, sehr schnell gestorben, sagen wir es so. Ja, sie hätte gerne noch gelebt, nur sie wusste halt, sie wollte das eigentlich nicht mit der Biopsie, aber sie hat gewusst, wenn halt die Biopsie nicht gemacht wird, würde sie sterben. Ja. Sie wusste auch, vielleicht wenn man die Biopsie macht, wäre das Leben weitergegangen. Mhm. Ne? Also, du heißt unsere Sendung, es gibt kein Zurück mehr. Richtig, richtig. Warum hast du dich zu diesem Thema gemeldet? Weil wir uns jetzt alle Vorwürfe machen, weil wir halt diese Zustimmung gegeben haben. Ne? Mhm. Das ist einfach entgegen des Willens der Großmutter. Ja, quasi schon, ja. Aber interessant ist ja, ihr habt die Zustimmung gegeben mit der Hoffnung, dass sie länger lebt oder überlebt. Richtig. Und es ist dann doch das passiert, was sie eigentlich wollte. Nämlich sie wollte ja offensichtlich bald sterben. Sie wollte noch leben, nur sie hatte auch Angst vor dieser Biopsie. Totale Angst. Ach, sie wollte doch noch. Nee, Moment. Das habe ich das gerade zweimal schon gefragt. Ihr war klar, wenn sie das nicht machen würde, dass sie bald sterben würde. Ja, richtig. Und da habe ich rausgeschlossen, dass sie bald sterben würde wollen. Nee, sie wollte nicht sterben. Sie hatte dann wohl die Hoffnung, dass irgendwelche Medikamente oder so vielleicht doch noch wirken ohne diese Biopsie, weil das natürlich erstmal in dem Alter bei den Vorerkrankungen, weil das Gewebe halt total schwach war und so durch diese Einlagerung. Mhm. Aber du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht, dass sie sich schon zu ihrem verstorbenen Mann hingezogen gefühlt hat. Und das hat sie schon gemerkt. Sie hat wohl gemerkt, dass, auch wo sie ins Krankenhaus damals dann gegangen ist, hat sie gesagt, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Also irgendwie hat sie das schon gemerkt. Vor allem das Wasser dann in der Lunge, dann hat die Atmung nicht mehr so richtig geklappt. Dann als ihr das dann entschieden habt, das doch machen zu lassen, da war sie ja auch immer noch bei ganz klarem Verstand, ne? Da war sie total bei klarem Verstand. Wie hat sie sich denn Alzheimer gar nichts. Naja, wie hat sie das denn aufgenommen, als dann über ihren Kopf hinweg das quasi entschieden wurde? Ja, aufgenommen, wie soll ich sagen? Sie sagte, nun, ihr wolltet das so halt, auch aus gutem Grund, weil wir wollten, dass es ihr besser geht. Ne? Mm. Und sie hat dann gesagt, okay, dann macht ruhig alle, was ihr wollt. Mm. Und meine Mutter und meine Tante waren dann halt an dem Morgen, wo die Biopsie gemacht wurde, am Krankenhaus und wollten die dann abholen. Dann wurde sie rausgefahren und dann hat die dann halt da gelegen, so hat meine Mutter mir das berichtet. Und dann hat die gesagt, weil beide haben sich gefreut. Mm. Und dann hat die gesagt, ihr, warum freut ihr euch denn so? Ne? Also, ja. Aus der einfachen Grunde war, die haben ja beide gedacht, es wird jetzt besser, sie wird wieder gesund, Wäre es denn so gewesen, wenn diese Autopsie, gut verlaufen wäre, hätte sie eine ganz realistische Heilungschance gehabt? Dass sie ganz wieder fit wird? Gewesen, ja, eigentlich schon, weil dann hätten die ja halt die Gewebeproben im Labor untersucht und hätten dann halt eine optimale Medikamenteneinstellung machen können. Ja, also nun kann man ja natürlich sagen, dass das ihr im guten Glauben gehandelt habt und mit dem guten Vorhaben, eure Großmutter zu helfen. Richtig, aber das ist andererseits, auch eine andere Sache. Andererseits bleibt natürlich ein fader Beigeschmack, weil ihr euch gegen ihren Willen letztendlich gestemmt habt. Richtig, aber das geht noch weiter, die Geschichte. Und zwar, dann lag sie halt auf der normalen Station und meine Mutter und meine Tante, ich hatte sie zuletzt selber gesehen am Ostersonntag und das ist ja am 14. passiert, also der Dienstag. Mhm. Dann haben beide darauf hingewiesen, wäre die Mutter nicht besser auf der Intensivstation aufgehoben, ne? Weil man da halt die Vitalparameter und so besser überwachen kann, Gegenmaßnahmen bei sowas einleiten. Nein, die schwebt nicht in Lebensgefahr. Das ist halt rein von den Schmerzen her, weil sie dann auch Morphine bekommen hat, intravenös und so. Auf jeden Fall haben sie immer darauf hingewiesen, das Pflegepersonal und der Arzt sagten, nein, braucht nicht, die schwebt nicht in Lebensgefahr. Mhm. Und was war, dann sind sie beide nach Hause gefahren und dann eine Stunde später ging bei meiner Tante das Telefon und die hat mich dann auch angerufen, die Oma ist gerade verstorben. Ich verstehe, das heißt, da war auch noch ein Fehler innerhalb des Krankenhauses letztendlich. Richtig. Da läuft ja jetzt auch ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen diesen Arzt. Ah, das läuft. Die haben eine Obduktion gemacht und alles. Ja, und verstehe. Da machen wir uns auch Vorwürfe, weil ich meine, okay, das sind Mediziner, die müssen das entscheiden, aber. Aber weißt du, Markus, es ist natürlich sehr schwierig, im Nachhinein zu sagen, ja, gut, das, wie ich gerade schon sagte, ihr habt euch nicht an ihren Willen gehalten, obwohl sie bei klarem Verstand war. Einerseits. Andererseits wolltet ihr nur das Beste und das Gute für die Großmutter mit der Hoffnung, dass sie vielleicht wieder ganz fit und gesund wird. Richtig. Also das ist jetzt so eine Sache, wo man sehen muss, dass man da für sich irgendwie einen Frieden findet. Aber Interessant ist ja, ich sag's doch nochmal, dass sie jetzt ihren Weg genommen hat, den sie vielleicht wirklich gehen wollte, nämlich dass sie sterben wollte, dass sie vielleicht müde war. Lieber Markus, würde mich jetzt gerne von dir verabschieden. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute und hoffentlich, dass du eine gute und klare Einstellung zu dieser Entscheidung bekommst, die ihr getroffen habt. Alles ja, Gute. Das hoffe ich auch. Also meinst du, ich habe keinen Fehler gemacht irgendwie oder wir alle? Ja, also ich glaube schon, ich sag's nochmal, dass der Schatten natürlich so etwas über euch liegt, dass ihr euch gegen den Willen gestellt habt. Aber das können wir jetzt sicher weiter nicht erörtern. Das musst du für dich, es ist so eine Gewissensfrage. Ich hoffe, wünsche, oder geht's besser, wo sie lange ist, dass sie keine Schmerzen mehr hat. Ja, wünsche dir alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Auf Wiedersehen, Markus. Auf Wiedersehen, schön. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich ganz herzlich unsere Zuschauer des WDR-Fernsehens begrüßen. Wir sind im Fernsehen wieder ein bisschen später gewesen, wir bitten das zu entschuldigen und haben hier im Radio bei 1Live schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt, es gibt kein Zurück mehr und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die eine endgültige Entscheidung getroffen haben, die man wirklich definitiv nicht mehr rückgängig machen kann. Also habt ihr beispielsweise euer Vermögen verzockt, euer Vermögen verschenkt, soll es ja alles geben, oder habt ihr einen nahestehenden Menschen verpfiffen oder angezeigt, denunziert? Habt ihr euer Kind abgetrieben? Oder habt ihr euch leichtfertig mit einer sehr schlimmen Krankheit angesteckt, wo man auch sagen kann, dass da gibt es jetzt kein Zurück mehr? Oder habt ihr vielleicht eine Horrorbeziehung, eine Horror-Ehe verlassen nach sehr langer Zeit und sagt jetzt endlich, jetzt gibt es kein Zurück mehr? Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich, zu Ulrike. Und die Ulrike ist 25 Jahre. Hallo Ulrike. Hallo Domian. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Ich habe mich für mein Kind entschieden. Gegen meinen Mann. Und oder gegen meinen Ex-Mann vielmehr. Aha. Das war damals so, wir waren 1,5 Jahre schon zusammen und wir waren beide krank, also körperlich krank, so Grippe und so. Ja. Und ich hatte damals die Pille genommen und dann beide Antibiotika und ich wurde schwanger. Mhm. So, weil wir lustig weitergemacht haben, ohne zu denken. Mhm. Und für ihn war das der Weltuntergang und für mich war das okay. Also wer vögelt, muss mit den Konsequenzen leben, um es mal so zu sagen. Ihm war das auch klar, dass die Gefahr, in Anführungszeichen, die Möglichkeit bestanden hat, dass du schwanger würdest. Also War ihm das klar? Ich denke doch. Also wir haben miteinander geschlafen, wir haben beide Medikamente genommen und keiner von uns hat in den Beipackzettel geguckt. Achso, also es wurde nicht darüber gesprochen. Ihr seid recht naiv rangegangen, sagen wir es mal so. Ganz genau. Ja. Ganz genau dieses. Und also er hat sich in Sicherheit gewogen, wahrscheinlich schon, dass du nicht schwanger wirst. Ich ja auch. Also ich habe da auch nicht dran gedacht. Ja. Okay. Und die Sache war dann die, ich war dann schwanger, er wollte unbedingt, dass ich abtreibe. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich krieg das Kind. Und dann meinte er nach vielem Hin und Her, wenn das dann so ist, dann müssen wir auch heiraten. Mhm. Und ich war in der 12. Woche, als wir geheiratet haben, also über den Abtreibungstermin drüber raus. Ja. Und wir haben donnerstags geheiratet, sind samstags in die Flitterwochen geflogen und haben sonntags angefangen zu streiten. Mhm. Er wollte doch, dass ich unbedingt das Kind abtreibe. Man kann in Holland viel länger abtreiben. Und ich bin ja jetzt seine Frau, ich muss jetzt tun, was er sagt. Ja, das sind ja tolle Geschichten. So war der Grundtenor. Und er hat mich dann so weit unter Druck gesetzt und bearbeitet, dass ich einmal mitgefahren bin nach Holland, um dann dort die Papiere zu zerreißen und zu sagen, ich treibe nicht ab, ich behalte das Kind. Aber was für ein, was für ein Psychoterror. Der hat dich gezwungen, nach Holland zu fahren. Ja. Und hast du da schon irgendwo in einer Klinik oder wo immer man das da macht, gesessen und irgendwelche Papiere ausgefüllt? Ja. Und die dann wieder zerrissen? Ich hatte die Papiere dort, ich habe sie nicht unterschrieben, ich habe gesagt, ich unterschreibe das nicht. Aber du saßt schon in dieser Klinik oder wo immer man das macht? Ich saß schon in der Klinik und daraufhin war er so unter Druck, dass er versucht hat, noch andere Auswege zu finden und hat dann gesagt, wenn ich das Kind nicht abtreibe, dann treibt er es postnatal ab. Er bringt es um, nach der Geburt, wenn ich es auf die Welt bringe. Wie lange warst du mit dem zusammen vorher? 1,5 Jahre. Und der gleichen Anwandlungen so in seinem Charakter hast du nicht gesehen vorher? Nein, überhaupt nicht. Also er ist, wir sind dann noch zu Ärzten gekommen, also er hat dann noch versucht, auf anderem Wege das Kind loszuwerden und wir sind da über drei Ecken zu einem Psychologen gekommen. Hm. Und den habe ich Jahre später wieder getroffen, über andere Wege und er hat gesagt, er sei ein Soziopath gewesen. Also er hat Gesellschaft nicht verstanden, sondern er hat es algorithmisch angewendet. Er hat also gesagt, willst du eine Frau glücklich machen, schenk ihr Blumen, Pralinen, trag sie auf Händen. Mhm. Und dann funktioniert das Ganze. Also er ist immer darauf angegangen, wenn ich das und das tue, dann passiert auch das und das. Okay, lass uns mal erstmal weiter mit der Geschichte gehen. Also er hat dich nach Holland geschleppt. Dann hast du die Sachen, da hast du die Sachen zerrissen, dann hat er dir angedroht, wenn du das Kind auf die Welt kommt, bringe ich das Kind als Säugling um. So hat er gesagt. Er hat es nie so formuliert, sondern er hat gesagt, ich habe einen Kumpel, der hat gesagt, man kann das auch so machen. Ja, okay, das heißt. Und es ging dann, ich habe dann natürlich irgendwann auch eingesehen, dass ich diese Beziehung nicht retten kann und dass ich da irgendwie versuchen muss, rauszukommen. Du warst ja frisch verheiratet. Ja, und es ist alles sehr, sehr schräg gelaufen in dieser Zeit. Ich habe auch witzigerweise kaum Aufzeichnungen über diese Zeit, auch wenn ich sonst immer Tagebuch führe, diese 5 Monate sind relativ leer. Okay, wie ging das denn weiter bis zu der Geburt? Es ging dann weiter so, dass ich gesagt habe, ich muss Weihnachten noch irgendwie überstehen, er terrorisiert sonst meine Familie. War dann auch so, ich bin Weihnachten noch bei ihm geblieben, konnte dann Anfang Januar endlich abhauen, er hat mich zum Schluss kontrolliert, ich konnte nirgendwo mehr hingehen, nicht aufs Klo, nicht zu meiner Mutter, nicht zu einer Freundin, nirgendwo mehr hin, er kam immer mit. Und es gab dann Anfang Januar ein Zeitfenster von 2 Stunden, in dem ich abhauen konnte. Da warst du in welchem Monat? Da war ich 4 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. 4 Wochen vorher. Da gab es ein kleines Zeitfenster. Von 2 Stunden. Du hattest wirklich Angst vor diesem Mann, ne? Also ich habe zum Schluss davon geträumt, dass er auch mich umbringt. Und er hat auch gesagt, wenn er wüsste, dass mir nichts passiert, würde er mich mit dem Auto anfahren, damit ich das Kind verliere. Boah, ist das heftig. Mann. So, und bist du abgehauen? Ich habe auf alle Fälle, ich habe das komplette Programm dann durchgezogen, übers Wochenende zu einer Freundin von meiner Mutter, dann ins Frauenhaus. Hm. Ich habe direkt die Scheidung eingereicht, ich habe direkt angezeigt. Und das Tolle ist, also für mich persönlich das Tolle, dass er verknackt worden ist, also zu einer Geldstrafe, die eine Vorstrafe war, obwohl er mich körperlich nicht einmal angefasst hat. Also rein für seelische Grausamkeit hat es zu einer Vorstrafe gereicht. Und das ist also relativ selten, dass man... Wie war das denn für dich, als du ihm dann vor Gericht nochmal begegnet bist? Das Problem ist, das war natürlich nicht so toll. Das Problem ist, er hatte das Umgangsrecht dann eingeklagt, als der Kleine 6 Monate alt war. Das hat er eingeklagt? Und er durfte ihn dann. Was ist denn das für eine Entscheidung? Nach all dem, was da vorgefallen war? Nachdem ich gegangen war, wollte er mich unbedingt zurückhaben und wenn es sein muss, auch mit Kind. Also er wollte mich nie verlieren, wie kann ein Richter ihm denn das Umgangsrecht gewähren, nach dem, was du gerade alles erzählt hast? Na, das Problem ist ja, dass ihm quasi eine große psychische Belastung in der Zeit diagnostiziert wurde, so mehr oder weniger. Hm. Und jetzt kommt die Nummer wieder. Wie ist es denn heute? Das Kind ist jetzt wie alt? 5. 5. Hast du noch Kontakt zu dem Erzeuger des Kindes? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr. Also er durfte ihn 1 Jahr lang sehen im Kinderschutzbund. Hm. Wie im Kinderschutzbund? Also es gibt so betreutes Umgangsrecht, wo man... Ach so, da ist jemand bei und passt auf. Genau, da ist jemand dabei, passt auf. Und als dann aber die Scheidung auch durch war und er auch dort kein Recht bekam, kein Umgangsrecht, also kein Sorgerecht, kein Aufenthaltsbestimmungsrecht, gar nichts, hat er das Interesse verloren. Aufenthaltsbestimmungsrecht? Was heißt das? Also, ja, es ist zweigeteilt. Wenn man geteiltes Sorgerecht hat und Aufenthaltsbestimmungsrecht, ist es so, dass man für jeden Umzug beide Elternteile braucht zur Unterschrift. Also, verstehe. Zum Beispiel ein Jahr lang nach London will, dann sowas. Also und seitdem kein Kontakt mehr mit diesem Mann? Nein. Es gibt kein Zurück mehr zu diesem Mann? Nein. Da hast du dann wirklich die Hölle durchzogen, ne? Das kann man sagen. Ja. Mhm. Also ich hab durch diese Zeit alles verloren. Ich habe Freunde verloren, ich hab Geld verloren, ich habe Sicherheit verloren, ich habe ganz viel auch für mich persönlich verloren gehabt in der Zeit. Mhm. Und es gab auch eine Zeit, da habe ich nur von einem Tag auf den nächsten gelebt, wo ich wirklich gedacht habe, wenn du es morgen nicht schaffst, kannst du immer noch Schluss machen. Hast du denn nicht so im Nachhinein gedacht, dass du Angst vor diesem Mann hast, dass der dir doch irgendwas mal noch antut? Oh, monatelang. Auch heute bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob da noch irgendwas kommt oder nicht. Wohnt der denn weit weg von dir? Wir haben mittlerweile 400 Kilometer zwischen. Ah ja. Also früher noch in der gleichen Stadt gewohnt, mittlerweile 400 Kilometer. Irgendwann wirst du vor dem Problem stehen und das deinem Kind erzählen, was damals vorgefallen ist. Nein, mein Kleiner, ich habe mittlerweile eine neue Partnerschaft seit über 4 Jahren. Mhm. Der Kleine hat damals von sich aus angefangen, Papa zu sagen zu meinem neuen Partner. Mhm. Und der Kleine weiß mittlerweile, es gibt einen Mann, der hat ihn in meinen Bauch reingemacht. Mhm. Und es gibt einen Mann, der ist hier, das ist der Papa. Mhm. Der hat ihn lieb und kümmert sich um ihn. Ah ja, und alles Weitere kann man erklären, wenn er älter ist. Und was er auch weiß, ist, er wollte dann auch wissen, warum ich nicht mit dem Mann zusammen bin und nicht mit dem anderen und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir haben uns immer so viel gestritten und es ist viel besser, wenn man sich immer nur streitet, ist es besser, man geht auseinander. Ja. Das hat er schon so verstanden, ne? Ja. Das war für ihn auch soweit in Ordnung. Dann freue ich mich, Ulrike, dass du eine neue Beziehung hast und dass das alles jetzt wieder in relativ normalen Bahnen läuft. Ich mag einen Satz sagen. Bitte, ja. Ich habe angerufen, um hoffentlich da draußen Frauen zu erreichen, die Ähnliches durchmachen, die vielleicht geschlagen werden oder auch nicht oder was auch immer diesen Frauen passiert. Ich weiß, das ist so hart und ich weiß auch heute, warum es Frauen gibt, die ihre Männer nicht anzeigen. Man muss eine Unterschrift leisten an einer Stelle, wo man, da steht drauf, dass man selber will, dass der andere strafrechtlich verfolgt wird. Mhm. Es lohnt sich. Mhm. Ich bitte diese Frauen, geht diesen Weg. Macht das, geht raus aus diesem Martyrium, ihr lebt so viel freier. Und bist diese Unterschrift ist so hart, aber macht es. Mhm. Bist du übrigens von ihm auch geschlagen worden? Nein, ich bin nicht geschlagen worden. Aber ich kann leider die Seele nicht ausziehen. Und Nein, es kommt nicht nur auf die körperliche Gewalt, sondern auch auf die seelische Gewalt, die Menschen angetan wird. Ich wünsche dir, deinem Kind, deiner neuen Beziehung, euch alles Gute und alles Liebe von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören, Ulrike. Wiederhören. Tschüss. Und gleich geht's weiter mit unserem Thema. Es gibt kein Zurück mehr und hier ist Jana und Jana ist 28. Hallo Jana. Ja, hallo. Jana. Was ist denn bei dir endgültig entschieden, wo du sagst, es gibt kein Zurück mehr? Ja, wie soll ich denn sagen? Mein Leben ist eigentlich eine einzige Lebenslüge vor meinen Eltern. Und ich weiß für mich, dass es in der Hinsicht kein Zurück gibt, das Ganze aufzuklären, weil ich meine Eltern dann sonst verlieren würde. Erzähl mal ein bisschen von der Lebenslüge. Soll ich erst erklären, vielleicht, warum ich das so sehe? Weil meine Mutti so, also warum ich das vor meinen Eltern. Nee, sag erst mal, was verheimlichst du vor ihnen? Wie soll ich sagen, meine Eltern denken halt, dass ich glücklich bin, eine Beziehung habe und alles bei mir gut läuft. Ja. Und also es fing so an, ich bin damals ziemlich jung ausgezogen, hatte einen Freund und wir haben ein halbes Haus ausgebaut. Da haben meine Eltern halt im Prinzip viel mit geholfen und uns unterstützt. Und da hat mich aber dann nur betrogen und geschlagen und eingesperrt und ja, da bin ich dann irgendwann ausgezogen. Mhm. Pass auf, ehe wir jetzt die ganze Geschichte so nacheinander durchgehen. Sag mir erstmal, was ist heute los, was die Eltern nicht wissen dürfen? Im Prinzip habe ich nicht wirklich die denken, ich bin glücklich und habe eine Beziehung. Ja. Habe ich aber nicht, weil es eigentlich ein Verhältnis war. Habe ich erst später erfahren, dass der eine Familie hat. Ja. Das habe ich so schwer verkraftet. Dann habe ich halt angefangen, Drogen zu nehmen. Ja. Habe das Ganze dann nicht mehr so richtig finanzieren können. So dass ich halt, es liefen noch Kredite für das Haus. Na, habe ich das nicht mehr bezahlt und habe dadurch eine Privatinsolvenz gemacht. Und um die Drogen zu finanzieren, habe ich mir halt dann irgendwann einen Nebenjob gesucht, halt in so einem Erotik-Shoppen, ja. Verstehe. Liege ich richtig, wenn ich sage, du arbeitest als Prostituierte? Ja, nebenbei. Ne? Und das wissen deine Eltern überhaupt nicht? Die denken, Nein. dass du, deine Eltern denken, dass du in einer glücklichen Beziehung bist. Ja, genau. Dafür allerdings bist du bist du drogenabhängig und arbeitest als Prostituierte und hast Schulden. Ja, ich habe aber auch noch einen normalen Job halt. Was machst du im normalen Job? So Buchhaltung. Buchhaltung. Achso, das ist ein ganz normaler, so ein 8-Stunden-Tagesjob. Ja, genau. Und wenn die Eltern glauben, dass du in einer glücklichen Beziehung bist, dann müssen die dich doch mal zum Beispiel einladen mit deinem Freund oder das. Also der, mit dem ich dieses Verhältnis habe, der war schon ein, zwei Mal dort. Also ich hatte halt mir zur Liebe gemacht. Ach so. Das war halt, Wie lange spielst du das denn schon vor? Oh, das geht jetzt schon 5 Jahre. Und seit 5 Jahren spielt er das mit? Ja. Aber ich habe ja damals gedacht, der wird sich für mich entscheiden. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, dass er halt Familie hat. Und da bin ich in so ein tiefes Loch gefallen, weil der andere hat mich ja geschlagen und so. Und bei dem habe ich damals so mich erstmal gefühlt, dass ich was wert bin. Okay. Und hab allen davon erzählt, wie glücklich ich bin. Mhm. Und da waren meine Eltern auch froh. Und dieser Mann hat aber jetzt auch eine andere Beziehung im Moment. Genau. Mhm. Ja, schon damals eigentlich. Schon im Moment immer noch. Mhm. Siehst du den ab und zu? Ja. In welchem Umfang und was macht ihr dann? Warum? Ich weiß nicht, ich war halt so verliebt und habe allen erzählt, dass ich so glücklich bin. Und da wollte ich, weiß nicht, ich konnte halt meinen Eltern nicht diese Enttäuschung antun, dass das jetzt schon wieder alles nicht funktioniert. Nein. Meine Frage war, warum du diesen Mann überhaupt noch siehst. Tja, irgendwie komme ich nicht so richtig von dem los. Und der will sich mit dir auch treffen? Ja. Habt ihr Sex? Ja. Ach so. Also du bist sein Verhältnis sozusagen. Genau. Ach, verstehe. Und wie viel Mal wart ihr jetzt in diesen 5 Jahren bei deinen Eltern? Vielleicht 5 Mal. Ist ja nicht viel. Nee. Wundern die sich nicht, dass du dann nicht öfters mit deinem Freund, mit dem du so glücklich angeblich bist, auftauchst? Nee, irgendwie nicht. Meine Eltern haben halt selber genug Probleme und das ist halt der Punkt, warum ich halt auch nichts sagen kann. Ja. Ich habe eine Schwester, die ist halt magersüchtig, kümmert sich nicht ordentlich um ihre Kinder. Mhm. Da gibt's halt viele Probleme. Kinder sind auch schon psychisch gestört und so. Und meine Mutti hatte halt an sich schon eine schwere Kindheit. Mhm. Als sie 11 war, hat sich ihr Bruder aufgehangen. Also, im Klartext, du willst deinen Eltern nicht noch ein Unglück antun. Ja, genau. Weil sie das als Unglück auffassen würden, wenn sie erfahren würden, dass ihre Tochter Jana auf den Strich geht und sie so viele Jahre so wahnsinnig belogen hat. Genau. Das würden meine Eltern auch nicht verkraften. Mensch, Jana. Da stehst du ja unter unfassbarem Druck, glaube ich. Ja, na, im Moment weiß ich irgendwie überhaupt nicht mehr, wie es. Lass uns mal eben nochmal über die Drogen reden. Bist du noch zurzeit immer noch drogenabhängig? Ja. Welche Drogen nimmst du? Crystal, Kokain. Crystal ist eine Art von Kokain? Amphetamin? Ja. Also Amphetamin? Ja, genau. Ist das noch härter und gefährlicher als Kokain, glaube ich, ne? Ja. Also macht den Körper und die Psyche noch mehr kaputt? Ja, irgendwo schon, ne? Wie viel brauchst du denn am Tag? Ja, vielleicht ein halbes Gramm. Aber immerhin jeden Tag. Ohne geht schon gar nicht mehr. Ohne geht's nicht mehr. Und du schaffst trotzdem so deine Fassade aufrechtzuerhalten, dass du da tapfer dann jeden Tag in dein Büro gehst und deine Buchhaltung machst? Ja. Das geht und dann abends gehst du anschaffen? Ja. Zwar nicht jeden Abend, aber... Wer weiß denn überhaupt von deinem geheimen Doppelleben? Gar niemand. Niemand? Wohnst du in einer großen Stadt? Ja. Aber du hast nicht Angst, dass das dann doch irgendwie durch einen Zufall rauskommen könnte? Bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Eltern, bei irgendwelchen Bekannten oder Verwandten? Also dann wäre mein Leben für mich vorbei, weil ich wüsste, dass meine Eltern das... Weiß nicht. Wie viel Schulden hast du denn noch? Das sind jetzt vielleicht noch so 20.000. 20.000 noch. Das ist halt aus dieser Privatinsolvenz. Die wir jetzt gar nicht weiter erörtern, das ist so kompliziert zu erklären. Alles auf jeden Fall Tatsache ist, du hast ja 20.000 Schulden an der Backe. Wie soll denn das weitergehen, Jana? Wenn ich das wüsste. Ich weiß nur, dass ich es halt meinen Eltern nicht antun kann, dass die da die Wahrheit erfahren. Die würden dran kaputt gehen. Also das ist Fakt. Aber weißt du, ich stemme mich im Moment, wehre mich dagegen, diese Überschrift, es gibt kein Zurück mehr, über dein Leben zu stellen. Das glaube ich nicht. Wenn du das jetzt so sehen würdest, dann kannst du gleich den Strick nehmen, sage ich jetzt mal ganz frech und ganz böse. Ja, habe ich manchmal auch schon gedacht. Nein. Nun verstehe das bloß nicht als Aufforderung, sondern... Nee, aber ich habe manchmal schon gedacht, dann... Nein, ich habe so eine große Sorge, dass du im Moment wirklich auf der Fahrt in den Abgrund bist, wenn du so weitermachst. Gab es denn in den letzten Jahren mal Momente oder Versuche, wo du gesagt hast, ich muss das Steuer irgendwie rumreißen, ich muss etwas gegen meine Drogensucht tun, vielleicht auch mich mit einem Schuldnerberater zusammensetzen wegen der Schulden? Hast du irgendwas mal unternommen? Ja, mit den Schulden, ich meine, durch diese Privatinsolvenz ist ja schon einiges geklärt. Okay, das ist gar nicht so, das könnte man lösen, das Problem. Ja, das läuft dann ganz normal über halt Lohnpfändung, dass so. Das pfändbar ist. Ja, das heißt, dein Lohn wird größtenteils gefändet. Ja. Und das andere, was du nebenher verdienst, brauchst du für dich und für deine Drogensucht. Ja, genau. So, wie oft hast du in den letzten Jahren versucht, von den Drogen wegzukommen? Ein paar Mal. Was heißt ein paar Mal? Einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal? Vielleicht zweimal. Wie ernsthaft hast du es versucht? Ich habe es schon ernsthaft versucht, aber in dem Moment, wo gerade mit dem ich ein Verhältnis habe, irgendwas schiefgelaufen ist oder er mich wieder hängen lassen hat, da habe ich mich irgendwie so in so einem tiefen Loch gefühlt. Da habe ich dann immer wieder drauf zurückgegriffen. Da tut es halt dann nicht mehr so weh. Ja, aber das ist natürlich nur eine Betäubung, das muss ich ja gar nicht sagen. Ja, ich weiß. Du weißt, dass du dir dein Leben, deinen Körper, deine Psyche komplett kaputt machst, wenn du so weiter, wenn du dich weiter so verhältst wie im Moment. Ja. Und dass du dein Leben, dein kostbares Leben, wirklich im Moment dabei bist, in die Gosse zu spülen. Ist dir das klar? Ja. Dass du das vielleicht gar nicht mehr viele Jahre aushältst und dann völlig, völlig am Ende bist. Und dann bricht sowieso alles zusammen und dann werden deine Eltern das sowieso auch erfahren. Hm. Ja, mach dir das mal klar. Du denkst, dass... Dann habe ich aber meine Eltern mit auf dem Gewissen, weil... Ja, eben. Deswegen musst du etwas tun. Du musst es für dich tun. Das sage ich jetzt in erster Linie. Und wenn dir so viel an deinen Eltern gelegen ist und du deinen Eltern keinen Kummer machen möchtest, was man ja gut verstehen kann, dann musst du es auch für deine Eltern tun. Aber dann musst du auch Willen zeigen. Ja, ich weiß aber nicht, wie. Indem du zum Beispiel sowas von schnell in die nächste Drogenberatungsstelle gehst. Und alles. Ja, habe ich versucht. Und was sind das für Drogenberatungsstellen? Ja, da müssen wir 14 Uhr kommen. Und habe ich gesagt, es geht aber nicht, dass ich 14 Uhr komme, weil ich arbeiten gehe und ich noch eine Arbeit habe. Tja, dann kriegt man keine anderen Termine. Da wird man abgefertigt ohne Ende. Habe ich ja versucht. Pass mal auf, Jana. Ich will dir mal was sagen. Ich weiß nicht, wie das mit den Terminen da ist. Aber nehmen wir mal den Fall an, es gäbe wirklich nur um 14 Uhr einen Termin. Verdammt nochmal, dann gehst du um 14 Uhr dahin. Wenn du krank wärst, müsstest du auch um 14 Uhr zu einem Arzt gehen. Dann musst du dir halt frei nehmen dafür. Es geht nicht um eine Bequemlichkeit, sondern es geht um dein Leben. Mhm. Und um deine Zukunft. Mhm. Also, da würde ich mich nicht abspeisen lassen. Wenn das definitiv von denen nicht anders geht, dann gehst du dahin um 14 Uhr. Mhm. So. Und der allernächste große Schritt ist, dass du in einen Drogenentzug, eine Entgiftung, eine Klinik musst. Was soll ich auf meiner normalen Arbeit sagen? Ja, das muss man alles beraten bei der Drogenberatung. Weißt du, du kannst ja jetzt nicht, bei allem, was ansteht, wenn du wirklich was unternehmen willst, sind das gravierende Einschnitte in deinem Leben. Gravierende Einschnitte. Da musst du auch bereit sein, all die Unannehmlichkeiten und Komplikationen, die entstehen, die musst du dann auch mitmachen und in Kauf nehmen. Mit dem für das große Ziel, irgendwann ein relativ normales Leben wieder zu führen. Wie viel Geld bleibt dir denn so übrig von dem Anschaffen, was du für dich hast? Ja, übrig bleibt nicht wirklich was. Nicht wirklich? Nee. Weil du das meiste wieder dann ausgibst. Für Drogen. Genau. Mhm. Also Jana, jetzt würde ich gerne nochmal, dass meine Psychologin dich anruft, um dir nochmal vielleicht auch noch eine andere Drogenberatungsstelle in deiner Gegend zu nennen und dir auch noch im Ganzen einige andere Informationen einfach an die Hand zu geben. Okay. Du bist verantwortlich für dich und du bist verantwortlich auch für deine Eltern. Ja. So, ich hoffe, dass ich dir das jetzt so als Außenstehender mal ganz, ganz klar und auch hart genug ins Gesicht gesagt habe. Ja, aber gerade wegen dieser Verantwortlichkeit halt wollte ich halt irgendwo, habe ich alles von meinen Eltern ferngehalten, obwohl ich die vielleicht auch mal gebraucht hätte, weil meine Schwester halt meinen Eltern genug Kummer macht und ich stand halt mit allem alleine da und wollte halt meine Eltern nicht enttäuschen, weil alle immer von mir erwartet. Ich habe studiert, ich war immer die tolle Einsenschreiberin, um die man sich keine Sorgen machen musste. Alles war immer perfekt und das haben immer alle von mir erwartet. Und ja, aber das ist nun dramatisch alles in die Hose gegangen. Ja. Kann man so sagen, ne? Jana, meine Psychologin Anja ruft dich gleich an und versorgt dich mit den Informationen. Ich hoffe, dass du es schaffst. Du musst es wollen und du musst es initiieren, auch sonst geht's nicht. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Wir melden uns gleich wieder. Mhm. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, es gibt kein Zurück mehr. Ich möchte gerne mit euch reden über Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die endgültig sind. Oder die euch endgültig vorkommen, von denen ihr sagt, im Grunde genommen kann man da gar nichts mehr machen. Das ist nun definitiv so. Es gibt Entscheidungen, so wie Jana jetzt gerade, da kann man sagen, naja, da kann man schon noch was machen. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die man definitiv nicht mehr verändern kann. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen Vanessa und Vanessa ist 26. Hallo Vanessa. Hallo Domian. Vanessa. Ja, was ist es bei dir? Bei mir gibt es kein Zurück mehr, in dem Sinne, dass ich meiner großen Liebe niemals mehr sagen können werde, dass ich sie liebe. Weil meine große Liebe gestorben ist. Bevor ich ihr irgendwas sagen konnte. Wann ist die große Liebe gestorben? Letztes Jahr im Oktober. Mhm. handelt es sich um einen Mann? Ja. An was ist er gestorben? An einer Herzfibrose. Also ich bin kein Mediziner, so genau kann ich das auch nicht beschreiben, aber er hat wohl eine Grippe verschleppt und ist damit wohl nicht zum Arzt gegangen und dann haben sich wohl irgendwie Knoten oder was ums Herz gebildet und dann ist er morgens zur Arbeit gegangen und sagte, mir geht's nicht gut und muss dann da wohl zusammengebrochen sein. Und ist dann relativ schnell verstorben daran? Ja, die haben wohl noch eine Stunde versucht, ihn wieder zu beleben, aber es hat alles nicht funktioniert. Wie alt ist er geworden? 31. 31. Wie weit war denn eure Beziehung schon gediehen? Ja, das war eine sehr komplizierte Geschichte. Ich habe ihn kennengelernt er ist jetzt ein halbes Jahr tot, vor 6 Jahren ungefähr. Damals hatte ich gerade eine 3-jährige Beziehung hinter mir. Das war so die erste große Liebe mit 18. Ne? Mit dem war ich 3 Jahre lang zusammen. Und ich war damals 21. Und als diese Beziehung zu Ende ging, und da trat er dann plötzlich in mein Leben. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir einfach 1000 Gemeinsamkeiten haben. Also es fing an von so kleinen, banalen Sachen wie, dass wir beide, klingt bescheuert, wir haben so einen Tick gehabt, dass wir immer beim Fernsehgucken oder beim Filmegucken immer gehört haben, welche Synchronsprecher da gerade sprechen. Oder dass wir zum Einschlafen die 3 Fragezeichen gehört haben. Dass wir einfach die gleiche Musik gehört haben. Er war so ein riesen John Lennon-Fan und ich war so ein Beatles-Fan. Also da waren einfach 1000 Gemeinsamkeiten da. Und das hat eigentlich relativ schnell total geknistert, weil wir einfach so eine Seelenverwandtschaft hatten, wie wir die beide vorher noch nie erlebt haben und die für uns total besonders und einzigartig war. Aber obwohl wir das sofort gemerkt haben und ich das auch sofort gemerkt habe, war das so, dass ich mich sofort von dieser damaligen ersten Beziehung sofort so loskam. Nicht sofort loskam, weil es der erste Mann war, zu dem ich mal ein Vertrauen hatte und mit dem ich eine geschlechtliche Beziehung hatte und solche Sachen. Ja. Und dann habe ich ihn so ein bisschen zappeln lassen. Oder ich hab halt gesagt, ich bin noch nicht so weit, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen zu mir zur Ruhe kommen. Und er war auch total bereit, mich da in Ruhe zu lassen oder mir auch die Zeit zu geben, obwohl wir trotzdem ständig täglich miteinander telefoniert haben, nächtelang uns im Internet Nachrichten hin und her geschrieben haben. Und dann habe ich ihn aber dummerweise so lange warten lassen, dass er dann irgendwann eine andere Freundin hatte. Das heißt, ihr seid eigentlich gar nicht zusammengekommen? Nein, da nicht. Also nicht als Paar. Aber wir haben nie voneinander losgelassen. Wir haben trotzdem immer telefoniert. Und Er hat sich dann neu verliebt in eine andere Frau. Und du warst irgendwie auch in seinem Leben präsent? Ja, so als Freundin irgendwie so? Ja. Er hat aber es ist nie was gelaufen zwischen euch beiden? Ja, doch, dann später schon. Also es war so, dass er gesagt hat, dass er immer gesagt hat, er fühlt sich total zu mir hingezogen, er hätte zu keinem so eine Seelenverwandtschaft wie zu mir, er könnte auch mit der Freundin, mit der er jetzt zusammen wäre, nicht so reden und sich nicht so austauschen wie mit mir, aber er hätte sich jetzt für sie entschieden und... War er denn bis zu seinem Tod mit dieser Frau zusammen? Nein, er hat dann... er hat ja trotzdem mich immer wieder angerufen. Er war ja auch nicht in der Lage, von mir loszulassen. Er hat immer gesagt, keiner versteht mich so wie du, keiner hört mir so zu wie du. Er konnte den Kontakt auch nicht einfach einschlafen lassen. Und wir haben uns dann trotzdem gesehen und es gab dann auch Abende, an denen zwischen uns beiden ziemlich weit gegangen ist, obwohl er mit dieser Frau noch zusammen gewesen ist. Wie lange war er denn schon getrennt, als er gestorben ist von der Frau? Ich glaube, ist vielleicht auch 2 Jahre. Ich glaube, dazwischendurch. Doch so lange. Ja immerhin, da waren ja da 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren seid ihr nicht wirklich zu Potte gekommen, ihr beiden? Ja, du kannst dir natürlich vorstellen, dass nach dieser Geschichte, nachdem er diese Frau ja auch mit mir betrogen hat und sich dann trotzdem nicht endgültig zu mir bekannt hat, dass dann mein Herz total gebrochen war. Da warst du wieder auf Distanz und irritiert. Ja, natürlich. Ja, also, na klar. Ich hatte Angst, dass der mir wieder das Herz bricht. Verstehe. Also es war ein endloses Hin- und Her-Spiel und... Ja. Und dann ist er gestorben. Ja, es gab dann auch Zeiten, wo wir dann mal wirklich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gar keinen Kontakt hatten. Und dann plötzlich wieder das Telefon klingelte und er dann dran war. Aber so, du sprichst... Ja, entschuldige. Ja, nee, und so, also er hat dann immer wieder doch wieder den Kontakt gesucht. Und du sprichst mit einer solchen Empathie und mit einem solchen Gefühl über diesen Mann. Ich liebe den einfach. Dass ich das gar nicht glauben kann, dass du dem... Also du hast gerade gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Ich kann meiner großen Liebe nicht gestehen, dass ich ihn so sehr liebe, weil er gestorben ist. So hast du es gesagt. Das ist wirklich schlimmer an der ganzen Sache. Mich wundert, dass du es nicht gesagt hast. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe es nur nie wahrscheinlich mit diesen Worten gesagt. Ich habe dem Gedichte geschrieben. Die kannte er auch. Und irgendwie, er hat es mir auch gesagt. Wir haben es uns immer zwischen den Zeilen gesagt. Aber die Worte, ich liebe dich, Nie klar ausgesprochen. Nie, nein. Und das ist einfach was, was total an mir nagt, dieses Gefühl. Ich habe ihm nach seinem toten Brief geschrieben und habe ihm den aufs Grab gelegt und da drin steht das auch. Aber dieses Gefühl, das nicht mehr aussprechen zu können, so dass er es hört. Vanessa, weißt du, was ich gerade denke? Die Tragik in dieser Geschichte ist nicht, dass du das nicht hast aussprechen können. Die Tragik ist, dass er gestorben ist. Ja. Denn ich bin sicher, wie du es jetzt geschildert hast, man muss das ja nicht immer so klar aussprechen. Es gibt tausend andere Dinge, die man tut oder sagen kann, so wie ihr das wahrscheinlich auch gemacht habt, die signalisieren das dem anderen. Die signalisieren ganz klar diese Worte, ich liebe dich von tiefstem Herzen, ohne dass man sie ausgesprochen hat. Und ich bin sicher, dass du das getan hast. Die Tragik ist eben, dass er gestorben ist. Das ist das große, große, große Unglück. Die wirkliche Tragik an der ganzen Geschichte ist eigentlich die, dass wir uns letztes Jahr im März zum letzten Mal gesehen haben und wir einen wunderschönen Abend zusammen hatten. Wir sind zusammen abends was trinken gegangen. Wir hatten uns davor auch eine lange Zeit nicht gesehen. Wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht. Es war bumm, alle Gefühle wieder da von uns beiden Seiten und wir haben uns getrennt voneinander an dem Abend, haben uns im Arm genommen. Ich weiß, ich werde diesen Abend nie vergessen. Ich habe ihn das letzte Mal gerochen, ich habe ihn das letzte Mal angefasst, ich habe zum letzten Mal seine Stimme gehört und ich weiß, dass er zum Abschied hat er versucht, mich zu küssen und ich habe es nicht zugelassen, weil ich Angst hatte, er bricht mir wieder das Herz und weil ich gedacht habe, Junge, jetzt lass es doch mal langsam angehen. Nach 5 Jahren ist das auch leicht gesagt, aber das war so, wo ich gesagt habe, also wenn, jetzt sind wir beide gerade Single, jetzt mal Piano und vorsichtig und ich habe ihn gehen lassen an dem Abend. Wie lange hat er dann nach diesem Abend noch gelebt? Er hat danach noch knapp ein halbes Jahr gelebt und das ist das wirklich Schlimme für mich. Er hat in diesem halben Jahr, wir haben dann nach diesem Treffen noch 3, 4, 5 Mal vielleicht miteinander telefoniert. Und dann gab es irgendwann aus anderen Gründen eine Phase in meinem Leben, wo es mir seelisch nicht so gut war. Da ist dann wieder irgendein anderer Mann aufgetaucht, der mir das Herz gebrochen hat. Und irgendwie habe ich dann gedacht, oh Junge, ey, jetzt ruf mich hier nicht ständig an, nerv mich hier nicht, mir geht's gerade nicht so gut. Ich will jetzt nicht mit Männern sprechen, alle Männer sind blöd, alle brechen mir nur das Herz. Und ich habe gedacht, na gut, ich habe ja noch ewig viel Zeit mit dir, so kam mir das vor. Und ich habe den täglich meinen Anrufbeantworter vollquatschen lassen. In endlosen Tiraden hat er mir auf den Anrufbeantworter gequatscht. Du hast ein schlechtes Gewissen auch. Und ich saß daneben und habe den Hörer nicht abgenommen. Mhm. Und auf einmal passiert nichts mehr. Das Telefon klingelt nicht mehr. Der obligatorische Weihnachtsanruf bleibt aus. Der obligatorische Silvesteranruf bleibt aus. Und mein obligatorischer Geburtstagsanruf bleibt aus. Und ich denke, warum ruft er mich nicht an? Achso, da ist viel Zeit vergangen, wo er schon verstorben war. Weil es keine gemeinsamen Bekannten gibt, die dir das hätten jetzt sagen können. Nein, ich wusste in seiner Familie niemand durch von meiner Existenz. Durch wen hast du es dann erfahren? Ja, das ist, ich weiß, dass ich letztes Jahr, er ist im Oktober gestorben. Ich habe letztes Jahr kurz vor Weihnachten, nachdem er sich dann plötzlich gar nicht mehr meldete, weiß ich noch, dass ich im Internet nach einer Traueranzeige von ihm gesucht habe. Ich kann dir nicht erklären, warum. Es war so ein innerliches Gefühl. Nicht dieses Gefühl, er ruft mich nicht mehr an, weil er es jetzt aufgegeben hat. Irgendwie war was anderes in mir. Ich kann das nicht beschreiben. Aber das ist ja schon krass, wenn du nach einer Traueranzeige suchst. Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Ja, das ist klingt ein bisschen makaber vielleicht, aber irgendwie war das innerlich. Und du hast eine gefunden? Nein, ich habe sie nicht gefunden. Nee. Komischerweise nicht, obwohl alle Traueranzeigen aus den hier umliegenden Zeitungen immer im Internet stehen, die stand da nicht drin. Wie hast du es erfahren? Ja, das war tragisch. Ich saß im März abends auf der Arbeit, habe endlose Überstunden gemacht auf der Arbeit, war ziemlich genervt und auf einmal klingelt mein Handy und ich kriege eine SMS von ihm, wo drauf steht, hallo, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, aber leider an die falsche Adresse, aber du verwirrst mich immer so, zwinker, zwinker, so typische Nachrichten von ihm. Und ich schreibe zurück, ey, aus welchem Loch kommst du denn jetzt gekrochen? Ich denke schon, du bist tot. Und 10 Minuten später klingelt mein Handy. Und von seinem Handy aus, ich sehe, da kommt ein Anruf von seinem Handy. Und ich freue mich schon total. Und sage, hallo? Und, ja, wer ist denn da? Ja, sage ich, ja, wer ist denn da? Ja, ich bin der Bruder. Ich sage, ja, und? Und irgendwie merkte ich schon, oh Gott, jetzt sackt mir das Herz in die Hose. Er hat das Handy übernommen. Ja, die hatten wohl das Handy wohl. Aber wieso schickt der Bruder dir eine SMS? Wieso schickt der Bruder? Wieso schickt der Bruder dir eine SMS? Ja, die haben das Handy wohl ein halbes Jahr nach seinem Tod nicht angekriegt und haben dann erst die PIN-Nummer gefunden und eben nach alten Nachrichten gesucht oder was halt zuletzt an Kontakten da war. Hm. Und die war wohl irgendwie unter Entwürfen gespeichert und ist dann beim Durchgucken des Handys versehentlich rausgegangen. Ach Gott, ist das eine Geschichte? Das Schlimme ist natürlich auch diese Nachricht, die ich dann zurückgeschickt habe. Ne? Ich denke schon, du bist tot. Und der Bruder hat wahrscheinlich erstmal gedacht, was ist denn da für eine Spinner dran? Das ist wirklich eine tragische Geschichte, die du uns hier erzählt hast. Ja. Was kann man aus dieser Tragik lernen? Ich kann aus dieser Tragik nur lernen, ich werde so einen Fehler nie wieder machen. Ich habe nichts, was ich in meinem Leben bereue, aber das bereue ich. Benenne diesen Fehler. Was wirst du nicht wieder tun? Dass ich den Hörer nicht mehr abzunehmen, wenn jemand versucht, mich anzurufen. Nein, weil noch weiter. Ja, noch weiter. Nicht so lange zu zögern. Ja. Das Glück zuzupacken, wenn es da ist. Und nicht zu denken, morgen, vielleicht übermorgen, wir haben noch genau. Zeit. Ja. Morgen kann es vorbei sein. Haben wir wahrscheinlich beide gemacht, ja. Ja. Das ist wirklich eine harte Geschichte. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja. Das tut mir sehr leid, Vanessa. Da kann man wirklich dann nur dieses sich für das Leben herausnehmen, dass man demnächst die Gegenwart mehr zu schätzen weiß, ne? Und ja. nicht alles projiziert in fernere Zeiten. Ja, das denke ich auch. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir sehr. Alles Gute. Auf Wiederhören, Vanessa. Auf Wiederhören. Tschüss. Es gibt kein Zurück mehr. Zu diesem Thema hat uns angerufen Lisa. Und Lisa ist 16. Hallo, Lisa. Hallo. Lisa, warum hast du zu dem Thema angerufen? Ja, ich habe vor knapp einem Jahr einen Fehler begangen. Und zwar, ich habe meine Mutter verraten, indem sie sich um uns Kinder halt nicht mehr gekümmert hat. Mhm. Bei wem hast du sie verraten? Beim Jugendamt. Ah ja. Und es tat sehr weh, dahin zu gehen, klar. Weil man in dem Sinne weiß, dass man seine eigene Mutter halt verrät. Ja. Und ich habe damals auch versucht, einige Sachen zu drehen, wie ich möchte nicht ins Heim, weil ich jetzt halt im Heim lebe deswegen. Lass uns mal nochmal von Anfang an noch genauer erzählen. Was war denn da alles vorgefallen bei euch? Da muss doch schon eine ganze Menge passiert sein, dass du dich dann entschieden hast, deine Mutter, ja, dich beim Jugendamt zu melden. Ja, also alles fing erst damals an, am 9. August 2003. Da ist mein Opa gestorben. Hm. Und da hat sich alles einfach nur gedreht und gewendet um 180 Grad von heute auf morgen. Was war denn das Schlimmste so zu Hause? Was fandst du am schlimmsten? Und dass meine Eltern sich getrennt haben. Ja, aber deshalb geht man ja noch nicht zum Jugendamt und beschwert sich. Was hat dir dann im Zusammenleben mit deiner Mutter überhaupt nicht gefallen? Ja, meine Mutter hat dann einen neuen Lebenspartner bekommen, den Micha. Und mit dem kam ich überhaupt gar nicht klar. Mhm. Also der hat versucht, an mir herumzuerziehen. Und also er hat versucht, zweiten Vater für mich abzugeben. Ja. War aber für mich nicht der Fall, weil ich weiß, ich habe nur einen Vater. Ja. Und was kritisierst du oder hast du an deiner Mutter kritisiert? Ja, sie hat mich, also sie ist mit diesem Micha damals fremdgegangen. Also mein Vater damit mit dem fremdgegangen. Mhm. Und das tat halt sehr weh. Sie hat meinen Vater verletzt. Das kann ich bisher noch alles nachvollziehen. Aber du hast mir noch keinen einzigen Grund gesagt, warum du dich beim Jugendamt beschwert hast. Ja, weil meine Mutter mich geschlagen hat. Warum hat sie dich geschlagen? Weil ihr das nicht gepasst hat, dass ich nicht auf diesen Freund von ihr, also den jetzigen Lebensgefährten, dass ich auf ihn gehört habe und gesagt und gemacht und getan habe. Wie also der Lebensgefährte war das Hauptproblem? Genau. Der hat euch entzweit, dich und deine Mutter? Ja, nicht nur mich und meine Mutter, sondern auch meine Schwester. Es gibt noch eine Schwester? Genau. Wie alt ist die? Die ist 12. Ach, die ist 12, die ist die kleine Schwester. Mhm. So, die Mutter hat dich geschlagen. Hat die Mutter dich oft geschlagen? Ja. Hat die Mutter dich auch vernachlässigt? Ja, nicht nur mich, auch meine Schwester. Sie ist jedes Wochenende nach Unna gefahren, genauer Ort ist runter. Und ich musste halt, also sie hat meine Schwester immer mitgenommen. Mhm. Und sie wusste ganz genau, wenn ich irgendwann mitkomme, dass das eskalieren würde. Und deswegen bin ich auch immer zu Hause geblieben. Wohin nach Unna? Was war in Unna? Ja, da wohnte dieser Ach so. Mein Freund. Gut, aber da hat sie ja deine Schwester mitgenommen, das war ja okay. Ja, das war auch okay für mich, nur dann war ich halt immer alleine zu Hause von Freitag bis Sonntag. Als du dann zum Jugendamt gewandert bist, was hast du denen denn gesagt? Ja, von wegen, dass meine Mutter mich schlägt, dass sie mich und meine Schwester vernachlässigt und dass es einfach nicht mehr so weitergeht. Wie haben die reagiert auf dem Jugendamt? Ja, erst kam dann, ja, kannst du nicht zu deinem Vater? Ich sag, nein, das geht aus beruflichen Gründen nicht. Der ist LKW-Fahrer. Mhm. Familie ging gar nicht. Die haben alle zu meiner Mutter gehalten. Ich war das schwarze Schaf. Und ich war sozusagen für alles die Blöde. Ich musste machen, was sie wollten. Wenn ich das nicht gemacht habe, brauchte ich bei denen gar nicht mehr antanzen. Okay, also das muss dann ja irgendwie weitergegangen sein. Du hast Alarm geschlagen beim Jugendamt. Mhm. Die haben mit dir überlegt, wo du hingehen könntest, aber da gab es keine besondere Idee. Was ist denn dann geschehen? Hat das Jugendamt sich mit deiner Mutter in Verbindung gesetzt? Ja, die haben sich mit meiner Mutter in Verbindung gesetzt. Dann kam erst mal eine Erziehungshilfe, zu denen ich auch einigermaßen Vertrauen aufgebaut habe, aber die es in dem Sinne hinterher gebrochen haben. Bitte? Mit die? Die haben es im Endeffekt hinterher gebrochen, dieses Vertrauen. Ah ja, also diese Erziehungshilfe. Genau. Die hat das Vertrauen gebrochen. Warum? Ja, weil sie meinen Vater hintergangen haben. Und da ich halt ein ziemliches Vaterkind bin, bin ich... Sie haben ihn hintergangen, inwiefern? Ja, sie wollten halt immer irgendwelche Gespräche suchen. Ja. Und haben ihn das versucht immer dazu zu bringen, dass er, also dass er uns Kinder halt nimmt. Dass meine Mutter einfach ein glückliches Leben ohne uns Kinder führen kann. Okay, wie ist denn die Situation heute? Ja, heute ist die Situation, ja, ich sehe meinen Vater alle 14 Tage. Lebst du denn noch bei deiner Mutter? Nein, ich lebe im Heim. Du lebst im Heim? Ich glaube, gerade hast du eine Andeutung gemacht, ne? Ganz am Anfang. Ja, ich lebe im Heim und dieses Heimleben ist einfach schlimm. Bereust du das, dass du deine Mutter... Ja, ich will Sie sagen, dass du das Jugendamt informiert hast, sagen wir so. Ja. Bereust du? Ich bereue es, weil ich halt auch mit unter anderem ein Jahr bei einer Pflegefamilie gewohnt habe. Mhm. Und die mir auch sehr wehgetan haben. Und Glaubst du, dass du mit deiner Mutter zu streng umgegangen bist? Nein, das auf keinen Fall. Kann es sein, dass du vielleicht auch ein bisschen Schuld hast, dass du dich zu sehr gegen den neuen Freund deiner Mutter gestemmt hast? Ja, das kann sein, weil also ich habe auch, klar, ich habe auch Fehler begangen, klar, ich habe irgendwann halt nicht mehr auf meine Mutter gehört, klar. Gibt es denn jetzt noch Kontakt zwischen dir und deiner Mutter? Ja. Ja. Und könnte es sein, dass da wieder im Frieden einkehren könnte? Nee, das nicht. Also, dass ich hier nach Hause zurückgehe? Auf keinen Fall. Du sagst hier nach Hause. Bist du jetzt zu Hause? Also nein, ich bin jetzt in diesem Heim, auch oben in Unna. Ja. Bin da damals hingekommen, dieses Jahr. Ja. Weil ich halt von Schleswig-Holstein hier runter bin. Ja. Ich habe auch das Vertrauen meiner anderen Familie gebrochen. Also, das bedeutet für dich, dass die Perspektiven nicht so günstig sind. Du wirst jetzt die nächste Zeit, bis du volljährig bist, dann in einem Heim verbringen. Genau. Mhm. Und im Nachhinein bereust du, dass du das gemacht hast, weil du vielleicht dann doch zu Hause hättest bleiben können und dich irgendwie arrangieren können. Genau. Mhm. Und daher dann auch es gibt kein Zurück mehr. Ne? So genau. Ist es dann auch ganz klar. Daher kam das Thema mir heute Abend ganz gelegen. Verstehe. Ja, das ist natürlich alles sehr verquickt und dumm gelaufen. Jetzt müsste man natürlich sehen und müsstest du sehen, ist dir denn schon eigentlich an deiner Mutter gelegen? Ja, klar ist mir an meiner Mutter gelegen. Ja, dass ihr beiden dann doch, auch wenn du nicht zu ihr zurückziehst, aber dass ihr allmählich dann doch vielleicht wieder ein besseres Verhältnis bekommt, denn das wäre ja schon sehr schön für dich und auch für deine Mutter sicherlich. Ja klar, also ein besseres Verhältnis als vorher haben wir auf jeden Fall. Ja, das klingt doch schon mal gut. Dass ihr euch jetzt langsam wieder annähert und vielleicht irgendwann das wieder eine richtig gute Beziehung wird zwischen euch beiden. Ja, also es fängt jetzt langsam an. Also ich habe jetzt endlich nach sehr langer Zeit einen Freund gefunden, dem ich vertrauen kann. Ah ja, sehr gut. Glückwunsch. Danke. Und wir jetzt auch schon über 2 Monate zusammen sind. Und, ah ja. Das hilft einem viel über so Lebenskrisen hinweg, ne? Wenn man verliebt ist und dann geht es einem gleich ein bisschen besser. Ja, und da fahre ich auch einmal die Woche, fahre ich mit ihm auch zu meiner Mutter. Ah ja, das klingt doch super. Das klingt super. Meine jüngere Schwester, die wohnt halt zu Hause. Mhm. Und sie fühlt sich da auch nicht mehr so ganz wohl, weil halt alles drunter und drüber geht. Und aber somit kannst du deine junge Schwester auch öfter sehen und besuchen und dass da auf jeden Fall der Kontakt auch weiter besteht und gehalten wird, ne? Ja, klar, die kommt auch zu mir. Und Lisa, dann wünsche ich dir, dass sich das mit deiner Mutter wieder, wenn auch vielleicht langsam, aber doch wieder einrenkt. Ja. Und du hast ja jetzt was gemacht, was du bereust, aber das machen wir alle mal und jeder macht mal einen Fehler. Man kann ja aus, wie ich das immer so sage, immer auch aus diesen Sachen lernen, die man falsch gemacht hat und dann fürs nächste Mal es dann besser machen. Ja, einen Satz möchte ich aber nochmal sagen. Und zwar die Jugendlichen, die jetzt hier zuhören und Streit zu Hause haben oder was auch immer und versuchen irgendwie abzuhauen. Bitte geht nicht zum Jugendamt, weil ihr bereut es hinterher. Wirklich, glaubt mir. Kann man vielleicht nicht so ganz verallgemeinern, Lisa. Es gibt ja schon Situationen, wo es so schlimm zu Hause ist, dass die Jugendlichen sich schon Hilfe suchen sollten. Aber ne? Sag mal so bei meiner Situation. In deiner Situation glaube ich das schon. Aber stell dir mal vor, es herrscht schlimmste körperliche Gewalt oder sexueller Missbrauch oder so etwas. Das ist schon sehr gut, wenn die dann um Hilfe rufen. Dann gehen sie auf, sollte man auf jeden Fall zum Jugendamt gehen. Genau. Aber nicht bei so einer Situation, die ich habe. Genau, das ist wirklich nicht sehr schön. Verstehe. Liebe Lisa, dennoch wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute und wünsche dir für dich und deine Mama viel Glück, dass sich das wieder einrenkt. Ja, auf jeden Fall. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Jasmin und die ist 22. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Was ist bei dir, dass du sagst, es gibt kein Zurück mehr? Ich denke mal, ich habe zum Abschluss ein schönes Thema, weil bei mir geht es darum, dass ich nächste Woche Mutti werde, wenn alles gut wird. Ah. Ja. Und sagst, inwiefern es gibt kein Zurück mehr? Ich denke mal, das ist ein großer Lebensabschnitt und wird sich ja alles ändern, auf jeden Fall. Definitiv, es gibt kein Zurück mehr, dass du keine Mutti bist dann, ne? Genau, richtig. ist es ein Wunschkind? Auf jeden Fall, ja. Und der Papa ist auch da? Ja. Und keine Probleme, kein unter Druck setzen, Abtreibung oder irgend so etwas? Nee, zum Glück nicht. Also so richtig alles schön, wie sich das gehört. Genau, wir sind alle sehr glücklich. Ja. Unterstützung von der Familie und also besser kann ich es mir gar nicht vorstellen. Bist du denn mit deinem Freund schon länger zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Oh, das ist eine lange Zeit. Jetzt bist du 22. Genau. Und wie alt ist dein Freund? Der ist 25. Ja. Und das war dann eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, auch jetzt ist eigentlich mal eine gute Zeit, schwanger zu werden. Genau. Also ich habe mir immer gesagt, ich will in meinem Leben genug gereist sein und gefeiert habe ich auch genug und Arbeit habe ich gut gemacht und denke ich mal, ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Das ist ja irre, wenn eine 22-Jährige sagt, ach, ich habe so richtig schon alles krachen lassen, ich habe gereist, ich habe gefeiert. Nun kommt ein anderer Abschnitt. Ja. Das ist ja schon verrückt, wenn man mit 22 das schon so sagen kann. Genau. Und wie sieht's beruflich aus? Hast du eine Ausbildung oder einen Job oder wie läuft das? Ja, ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und ja, jetzt im Mutterschutz und nächste Woche geht's los, wenn alles gut läuft und ja, ich freue mich, bin aufgeregt. Wohnst du denn mit deinem Partner zusammen? Ja. Ja. Und da ist jetzt alles vorbereitet schon, alles gekauft und das ist schon seit längerem alles. Ja. Und steht ein Heirat auch irgendwie an oder auf dem Plan? Erstmal glaube ich nicht, nee. Könnte dann aber eventuell auch noch kommen. Ja, genau. Ja. Mädchen oder Junge? Schon Junge klar? Junge. Und der Name? Raphael. Raphael. Ja. Das ist doch ein schöner klassischer Name. Genau. Nicht so ein moderner Schnickschnack, ein ganz schöner klassischer Name. Richtig. Wie viele Kinder möchtest du haben? Ich guck mal, wie es nächste Woche läuft. Aber ich dachte eigentlich so 2. Das ist ja so der Durchschnitt im Moment. Genau. Ne? Der Durchschnitt ist, glaube ich, 1,5 oder so, statistisch gesehen. Wie wär's denn mit 4 oder 5 Kindern? Nee, so wie früher. Nee. Ja, Jasmin, dann wünsche ich dir oder wir wünschen dir natürlich alle sehr, sehr viel Glück, dass alles gut über die Bühne geht. Ja, ich hoffe es auch. Dass du und der kleine Mann, dass ihr beide fit seid. Mhm. Und ihr dann eine glückliche junge Familie sein werdet. Ja, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich. Okay, schönen Gruß an deinen Freund. Mach ich. Tschüss. Mhm. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema, es gibt kein Zurück mehr. In der Technik war Henrik Hage. Morgen, was haben wir morgen? Morgen ist Donnerstag, genau. Donnerstag, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann wieder mit einer freien und offenen Themenrunde domian@wdr.de. Immer erreichbar. Wenn ihr euch melden wollt, zu welchem Thema auch immer. Oder ihr könnt natürlich auch immer jeden Abend ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die kostenfreien Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. So, jetzt bleibt mir, euch eine sehr gute und schöne Nacht zu wünschen und freue mich auf euch und bin gespannt morgen auf eure Themen und Geschichten. Bis dahin, macht's gut, ciao.